HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen mit Christiane Kreiner. Morgen ist der Internationale Frauentag. Wir richten in diesen Archivschätzen den Blick auf die Frauenrechtlerin Elisabeth Selbert. Sie war Hessin, Juristin, Sozialdemokratin, eine von vier Frauen, die im Jahr 1949 das Grundgesetz mitgestalteten. Die Kasselanerin, geboren 1896, erreichte damals, dass der Gleichstellungsparagraf im Grundgesetz aufgenommen wurde. Zuerst hören wir Elisabeth Selbert in einem Gespräch mit Anneliese Aulbach im Jahr 1981. Und danach hören wir Elisabeth Selbert in einer Live-Diskussion zum neuen Eherecht im Hessischen Rundfunk im Jahr 1951. Doch jetzt zuerst das Gespräch von Anneliese Aulbach mit Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert war im Jahr 1981 95 Jahre alt. Sie sind in Kassel geboren, Frau Dr. Selbert, und leben noch heute in ihrer Heimatstadt, in der sie auch zur Schule gingen, dann als Auslandskorrespondentin und im Ersten Weltkrieg bei der Post tätig waren und wo sie 1918 ihren Mann kennenlernten, den sie 1920 heirateten, in einer Zeit also des Zusammenbruchs und Wiederaufbaus. Es war damals nicht nur der Zusammenbruch des Kaiserreiches, sondern auch die Entstehung der ersten Republik in Deutschland, nämlich die Weimarer Republik. Und die Bekanntschaft mit meinem Mann öffnete mir dann die Augen für politische Dinge überhaupt. So, dass ich heute noch ein politisch interessierter Mensch bin, der täglich sich mit politischen Fragen auseinandersetzt. Bleiben wir noch mal in der Zeit damals. Sie haben ein Studium begonnen, und zwar das Studium der Rechtswissenschaft. Das war doch für die damalige Zeit vermutlich eine Sensation, eine verheiratete Frau, dazu noch mit Kindern. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe politisch denken gelernt durch meinen Mann, der ja schon ein altgedienter Sozialdemokrat war und auch höhere Ämter bekleidete. Und ich selbst ging auch gleich aktiv in die Politik. Ich war zu Parteitagen, ich habe jetzt noch Protokolle gefunden. Zum Beispiel auf dem Parteitag in Berlin 1924 habe ich eine Rede gehalten und darauf hingewiesen, dass die damals aufkommende Nazi-Bewegung schon wieder sehr stark Front machte gegen das Frauenwahlrecht und gegen die politische Betätigung der Frau überhaupt. Das Frauenwahlrecht war ja erst mit der Gründung der Weimarer. Mit Verkündung des allgemeinen direkten Wahlrechts war auch das Frauenwahlrecht installiert, um das so ganze Generationen von Frauen gekämpft hatten. Aber es war das aktive und das passive Wahlrecht. Und das passive hat ja Hitler sofort abgeschafft. Ich gehörte zum Bezirksvorstand und kümmerte mich natürlich auch um die damals stark hervortretende Frauenbewegung und war Delegierte zur ersten Reichsfrauenkonferenz hier in Kassel 1921. Ich bin also auf diese Weise in die Politik gekommen und merkte dann, dass um Politik zu betreiben, in wirklich effizienter Weise man über ein größeres Wissen, nicht nur geschichtlicher Art, sondern auch hinsichtlich der Allgemeinbildung verfügen musste. Sodass mein Mann und ich übereinkamen, ich solle noch Rechtswissenschaften studieren. Ich habe zunächst als externe Abitur gemacht. Mit 6 Semestern habe ich Referendarexamen hier in Kassel gemacht. Im 7. Semester habe ich promoviert mit dem Thema Ehezerrüttung als Scheidungsgrund, was jetzt seit dem Gesetz von 1977 nun auch Wirklichkeit geworden ist. Und 1934 habe ich Assessorexamen am Preußischen Prüfungsamt gemacht. Ich hatte das große Glück, obwohl Hitler war, noch schnell reinzurutschen nach den alten Bedingungen in die Anwaltschaft. 4 Wochen später nach meiner Ernennung als Anwalt war die Zulassung für Frauen als Anwälte überhaupt nicht mehr möglich. Sie haben davon gesprochen, dass Sie nach dem Ersten Weltkrieg mitgeholfen haben am Aufbau der Weimarer Republik. Und sie haben nach 1945 auch wieder dazu beigetragen, dass diese Bundesrepublik Deutschland wieder aufgebaut wurde. Ja. Und gerade die Gleichberechtigung der Frau in diesem Grundgesetz ist eigentlich ihr Werk. Als Anwalt hatte ich den Niedergang des Rechtes unter Hitler in seiner ganzen Grauenhaftigkeit erlebt. Ich war Strafverteidiger und habe erlebt die Grausamkeit der strafgerichtlichen Verfahren. Ich habe erlebt, wie man mit Menschenleben umging. Todesstrafe war ja vielfach an der Tagesordnung. Denken wir nur an Freister, der auch von Kasse stammt, ein Kasse-Anwalt war und da mit im Zusammenhang an den Volksgerichtshof. Ich habe dann auch die unwahrscheinlich schlechte Rechtsstellung der Frau in der Ehe erlebt als Scheidungsanwältin. Das bürgerliche Gesetzbuch, in dem die Rechtsstellung der Ehefrau verankert war, ist entstanden in den Jahren 1870 bis 1900. Und diese Bestimmungen waren noch gültig bis zum Jahre 1949. Dass die Frau nicht berechtigt war, beruflich tätig zu sein ohne Zustimmung des Mannes, als der Mann berechtigt war, das Dienstverhältnis oder Beschäftigungsverhältnis der Frau zu kündigen, dass die Frau nicht ihr eigenes Vermögen verwalten konnte, dass der Mann es verwaltete und die Erträgnisse aus ihrem Vermögen sein eigenes Einkommen darstellte. Also wenn die Frau ein Haus hatte, waren die Mieten aus diesem Haus seinen eigenen Anspruch. Und unzählige Dinge, die mir gezeigt hatten, wie rechtlos die Frau in unserem Staat noch lebte, obwohl die gesellschaftliche Stellung der Frau schon eine völlig andere geworden war. Nach 1945 gehörte ich zu einem Kreis von Politikern, die nun sofort berufen wurden. Und ich habe dann zuerst in einem überparteilichen Ausschuss gearbeitet, als Sprecherin für die Sozialdemokratische Partei, Verhandlungen mit den Amerikanern, um die Verwaltung wieder aufzubauen. Ich habe die Wahl als Stadtverordnete angenommen. Dann war ich Mitglied der verfassungsgebenden Landesversammlung in Hessen. Ich bin dann in den Landtag gewählt worden. Und schließlich bin ich 1948 über das Land Niedersachsen auch in den Parlamentarischen Rat gewählt worden mit 67 Mitgliedern. Offenbar auf Betreiben des Parteivorstandes, dem ich schon seit 1946 angehörte, als gewähltes Mitglied. Und im Parlamentarischen Rat stand ich allein auf weiter Flur hinsichtlich der Frage der Gleichberechtigung der Frau. Man hatte in dem Herrn Chiemseer Entwurf, den Ministerpräsidenten als Vorlage diente, wieder die alte Fassung der Weimarer Verfassung gewählt. Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Es war ein enormer Fortschritt natürlich, dass die Frauen endlich das Wahlrecht hatten, aktive und passive Wahlrecht und auch dieselben Bildungschancen wie die Männer. Aber es genügte nicht, dass nur staatsbürgerliche Gleichberechtigung ausgesprochen wurde, denn ich wollte ja eine Reform der Rechtsstellung der Frau auf allen Lebens-, Wissens- und Sachgebieten. Das musste aber über das Grundgesetz geschehen. Und ich hatte also plötzlich einen Zipfel der Macht, möchte ich sagen, in der Hand, um hinsichtlich der Gleichberechtigung der Frau einen Schritt vorwärts zu tun. Ich habe das damals für ganz selbstverständlich gehalten, nach den enormen Leistungen, die die Frauen im Ersten und Zweiten Weltkrieg erbracht hatten. Das war den übrigen Mitgliedern des Parlamentarischen Rates auch bewusst. Aber den Schritt weiter zu tun, die Gleichstellung von Mann und Frau auf allen Lebensgebieten anzuerkennen, und zwar nach Artikel 2 mit sofortiger Wirkung, Das war für die meisten Mitglieder des Rates schockierend. Und der berühmteste Einwand, der mir damals entgegengebracht wurde, war der, dass damit, gerade mit Rücksicht auf die sofortige Wirksamkeit, ein Rechtschaos entstehen würde, was unübersehbar sei. Ich habe dann mit einer Juristin mich zusammengesetzt und habe den Artikel 117 ausgearbeitet, wonach das geltende Recht noch bestehen bleiben könne bis zum April 1953, dann aber die Angleichung der Gesetze an den Artikel 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, erfolgen müssen. Erst dann, und zwar im Zusammenhang mit einer Flut von Protestschreiben, die aus allen Frauenvereinigungen nach Bonn kamen, habe ich möchte mal sagen, allein auf weiter Flucht erreicht, was ich wollte, dass nämlich auch das neue Familienrecht grundlegend im Sinne der Gleichstellung geändert werden musste. Heute ist zwar die Frauenbewegung nach wie vor eine sehr große, dennoch aber scheint doch im Vergleich zu den damals wesentlich ungünstigeren Verhältnissen die Zahl der politisch engagierten Frauen nicht sehr viel größer geworden zu sein. Natürlich ist es so, dass prozentual zwar die Zahl der Wählerinnen größer ist als die Zahl der Wähler, aber die Zahl der Frauen, die sich in den politischen Parteien profilieren, die ist sehr viel kleiner, als wir denken. Und ich glaube, da liegt der Ansatzpunkt. Aber man darf nicht vergessen, dass die Frau als solche heute noch nach wie vor überbelastet ist dadurch, dass sie die Rolle der Mutter und die Rolle der Ehefrau nach wie vor zu spielen hat. Nur da, wo in einer echten partnerschaftlichen Ehe ein Gleichklang der, sagen wir mal, der Interessen und auch des politischen Verständnisses und des politischen Verantwortungsbewusstseins besteht, da hat es die Frau leichter, sich zu profilieren und auch Politikerin nach unserer Vorstellung zu werden, die wir wirklich brauchen. Ich möchte nicht behaupten, dass mein Leben vorbildlich sein soll. Es hat Höhen und Tiefen in meinem Leben gegeben. Und ich habe auch vieles sehr schwer erkämpfen müssen. Und zwar unter Verzicht auf die Schönheiten des Lebens, unter Verzicht auf manches andere, was Frauen, die nicht beruflich tätig sind, mir voraus hatten. Aber ich meine, es kommt darauf an, dass eine Frau, die also diesen Weg gehen will, um ihre, wie man heute so modern sagt, ihre Identität zu finden und sich selbst zu verwirklichen, dass sie es versteht, Prioritäten zu setzen. Sehen Sie mal, ich habe meinen Mann kennengelernt. Es war wirklich eine Neigungsehe. Dann hatte ich mich der Politik verschrieben. Trotzdem war der Wunsch da zu heiraten. Es war auch der Wunsch da, Kinder zu haben. Und erst als diese Aufgabe erfüllt war und ich wusste, ich konnte es vor meinem eigenen Gewissen verantworten, nun noch mehr Aufgaben zu übernehmen, mit Unterstützung meiner Eltern nur konnte ich es, die sich tagsüber um meine Kinder kümmerten und abends kam ich dann zurück und die Semesterferien gehörten meinen Kindern. Ich liebte meine Kinder über alles und heute noch. Wir haben ein sehr schönes, großes Familienleben. Es ist natürlich nicht einfach, solche Prioritäten zu setzen, aber heute gibt es ja doch im Gegensatz zu meiner Zeit so viele Möglichkeiten, sei es im Fernunterricht, sei es in den Volkshochschulen, sei es im Abendunterricht, sich weiterzubilden, auch als Hausfrau. Ich habe selbst in meiner eigenen Familie eine Enkelschwiegertochter, die jetzt noch eine Ausbildung als Technikerin in den Abendstunden macht, um Ingenieur zu werden, mit allen Voraussetzungen, wie sie auch einen Mann erbringt. Sie kann nicht verlangen, dass sie gleich bezahlt wird, wenn sie nicht gleiche Arbeit leistet. Die qualitativen Voraussetzungen muss eine Frau selbst schaffen. Allerdings kann man nicht alle Freuden dieser Zeit gleichzeitig genießen. Anneliese Aulbach sprach im Jahr 1981 mit Elisabeth Selbert. Elisabeth Selbert starb im Jahr 1986 in Kassel. Im Parlamentarischen Rat bestand sie auf der Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Dass die Realität weit hinter den Paragraphen zurückbleibt, wird auch in einer Diskussion im Hessischen Rundfunk im Jahr 1951 zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau deutlich. Der Titel lautete damals: Lässt sich eine völlige Gleichstellung der Frau verwirklichen? Es diskutierten Elisabeth Selbert, Mitglied im Landtag für die SPD, Maria Johanna Hagemeyer, erste Richterin in Deutschland nach 1945, Emmy Engel-Hansen, Rechtsanwältin und Vertreterin des Frauenverbands Frankfurt, Karl Kanker, Mitglied des Landtags für die CDU und Gäste im Saal. Der Redakteur Günther Hünecke moderierte. Ich darf nun um die ersten Wortmeldungen bitten. Ein Schiff, auf dem zwei Kapitäne mit gleicher Autorität eingesetzt werden, wird sich bei ruhigem, windstillen Wetter sehr gut behaupten, das heißt also seinen Kurs ziehen. Wenn aber widrige Winde aufkommen, und dies ist ja nun im Leben immer der Fall, dann muss die Autorität in der Hand eines Einzelnen liegen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass nicht auch beispielsweise in biologisch degenerierten Familien diese Autorität der Frau zufällt. Dann weiter, noch etwas an Sie, meine sehr verehrten Damen, die Sie Ihre natürliche Weiblichkeit noch besitzen. Hüten Sie sich vor den überspannten und überspitzten Forderungen und Parolen gewisser emanzipierter Frauen. Und denn, vergessen Sie nicht, diese Frauen werden nicht den Schaden erleiden, den Sie dann haben, indem Ihnen nämlich der letzte Schutz gesetzlich und kavaliersmäßig gesehen von Seiten der Männer versagt bleiben wird, zugunsten einer sehr zweifelhaften, aber in jedem Fall unbiologischen Gleichverpflichtung. Denn dies resultiert ja zwangsweise aus der Gleichberechtigung. Gestatten Sie mir, dass ich nicht nur eine Frage stelle, sondern einiges von dem, was gesagt worden ist, bestätige. Ich finde, wir drücken eine größere Wertschätzung der Gemeinschaft, der ehelichen Gemeinschaft aus, wenn wir in 1353 sagen, auch die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben angehenden Angelegenheiten ist eine Funktion dieser Gemeinschaft. Und wir erweitern den heutigen Sinn des Paragraphen 1353 um den Zusatz, dass auch die Verpflichtung zur Achtung und Würdigung der Rechte der Person mit einbezogen werden muss. Damit werden die Entscheidungsgründe der Frau in dem einen oder anderen Fall müssen mit berücksichtigt werden. Dann kann meines Erachtens 1354 Recht fahren. Und ich habe sogar gegen die heutige Fassung des BGB das einzuwenden, dass hier gerade der Gesetzgeber doch in die Ehe hineinredet, indem er dem Mann, ohne Rücksicht darauf, ob er sachlich im Recht ist, von vornherein das Recht der Entscheidung gibt. Nun zu einem anderen Punkt, Herr Dr. Hünecke. Sie sagten, die Frage des Unterhaltes würde tangiert durch die Gleichstellung. Das hängt mit einer Gleichstellung auf einem anderen Gebiet zusammen. Wenn wir die Leistungen der Ehefrau, nicht nur die Arbeitskraft, wir wollen nicht immer nur so materialistisch denken, dass wir die Arbeitskraft werten, sondern die Leistung, alles, was damit zusammenhängt, die Heimgestaltung und die Familie. Wenn wir das richtig werten, dann müssen wir sagen, dies ist der Beitrag, den die Frau zum Unterhalt der Familie leistet, während der Mann seine Beisteuer zum Unterhalt durch seine Erwerbstätigkeit leistet. Infolgedessen kann es logischerweise gar nicht dazu kommen, dass man nun sagt, durch die Gleichstellung würde auch, wollen wir mal sagen, die Hälfte der Pflicht zum Unterhalt der Familie auf die Frau entfallen und sie dadurch schlechter gestellt werden. Meines Erachtens ist das nicht möglich, wenn man die richtige Wertschätzung der Leistung der Frau innerhalb der Familie hier zum Ausdruck bringt. Und das ist meines Erachtens bei allen Erwägungen um die Gleichberechtigung das Allernotwendigste. Käthe Bohmann, geschieden. Herr Dr. Kanger sagte, man solle die natürliche Ordnung beachten. Und ich halte das für sehr, sehr richtig. Und gerade aus diesem Grunde, um diese natürliche Ordnung zu behalten, sollte doch durch die Heirat das eingebrachte Gut überhaupt nicht von dem anderen berührt werden. Das ist eine natürliche Ordnung. Warum soll der andere Teil das vergeuden dürfen? Genauso ist es ganz natürliche Ordnung, dass in der Ehe das, was zugewonnen wird, beiden Teilen zu gleichen Teilen zurecht zukommt. Denn ich glaube, dass es keinen Mann gibt, der auch nur annähernd so viele Arbeitsstunden auf die Beine bringt, wie das die Frau tut. Ob die nun schlechter bezahlt oder genauso bezahlt werden, ändert nichts daran, dass sie zumindest ihre Hälfte beiträgt. Ich sage das sehr bewusst, denn ich bin eine dieser Unglücklichen, die ihr eingebrachtes Gut und alles, was dazugehört hat, hingeben müssen. Und kein Gesetz hat ihr geholfen. Haus und Hof und alles ist weg. Und heute steht man arm und verlassen da. Schneider, ich bin 25 Jahre verheiratet und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in dieser Zeit noch niemals irgendwas mit Juristerei zu tun gehabt habe. Mir erscheint die ganze Frage des Eherechtes nicht als eine Frage des Rechtes während der Ehe, sondern nach der Ehe. Denn wenn die auseinandergebrochen ist, dann erst beginnen die Auseinandersetzungen. Und aus diesem Grunde ist es für 95% der Menschen ziemlich gegenstandslos, wie das Eherecht ist, denn sie haben immerhin die Absicht, die Ehe weiterzuführen, bis einer durch den Tod diese Ehe leider trennt. Und nun zur Frage der Gleichberechtigung in der Ehe, um die Frage, ich finde das ein absolut demokratisches Wesen in der Ehe, denn bei einer Gleichberechtigung der Stimmen, bei einer Abstimmung gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Und man kann sich ja so einigen, an geraden Tagen ist die Frau der Vorsitzende und an ungeraden Tagen der Mann die Vorsitzende. Also ich bin der Meinung, ich möchte das in keiner Weise hier lächerlich machen, sondern im Gegenteil sagen, sie ist nun mal eine Gemeinschaft und einer muss den Ausschlag geben. Und da muss auch einer mal nachgeben. Und in der Jugend pflegen wir Männer öfter nachzugeben, im Alter ist es manchmal nachher umgekehrt. Und die Frage der Vermögensverhältnisse, da muss ich sagen, das ist natürlich wieder eine sehr schwierige Frage, aber wenn dort eine Änderung eintreten würde und man dort für diejenigen nach der Ehe eine Regelung treffen würde, das würde ich als Mann ganz besonders begrüßen. Luzi Bayer, verheiratet, 2 Kinder. Ich möchte vor allem dem Vorredner mit den 2 Kapitänen möchte ich eine Frage vorlegen. Ob er der Auffassung ist, dass gerade der Autoritätsgedanke innerhalb der Familie aufrechterhalten werden muss und ob damit nicht allein schon die Demokratie gefährdet wird. Denn ich glaube, dass gerade dieser Gedanke dazu beiträgt, dass wir innerhalb Deutschlands so wenig auch nach außen in der Gesellschaft den demokratischen Gedanken zum Durchbruch verhelfen. Ich bin außerdem innerhalb der Gewerkschaft tätig und möchte zu der von Herrn Dr. Hünnecke aufgeworfenen Frage der typischen Frauenarbeit und Männerarbeit ganz kurz etwas sagen. Ich glaube, auch hier sollte man von dem Gedanken ausgehen, dass es immer typische Frauen- und Männerarbeiten geben wird, aber dass es das niemals eine Minderleistung für irgendein Geschlecht bedeuten muss. Ich möchte Herrn Schneider antworten, der hier in sehr erfreulicher Weise uns den Standpunkt dargetan hat, dass man eine Eherecht im eigentlichen Sinne gar nicht brauche in einer gesunden Ehe. Ganz der gleichen Meinung bin ich auch und ich glaube auch mit mir hier die beiden anderen Referenten, Wir sind uns ja gerade als Anwälte darüber im Klaren, dass wir immer nur mit kranken Ehen zu tun haben, dass dann aber sich die ganze Härte des Gesetzes zeigt. Wir möchten auch wünschen, dass, wie Sie sagen, 95% der Menschen an dieser Sache kein Interesse hätten, weil sie eine gute Ehe zu führen beabsichtigen. Aber ich weise Sie darauf hin, dass bei der Krisenhaftigkeit unserer Zeit, ausgelöst dadurch, dass eine Welt ins Wanken gekommen ist, fast jede siebte Ehe krank ist. Die Ausführungen von Frau Pietz geben mir Veranlassung, diesen Gedanken noch einmal zu unterstreichen. Über die Bewertung der Hausfrauenarbeit, die im Rahmen einer Gleichstellung der Frau als vollwertiger Beitrag zum Unterhalt der Familie anzusehen ist. Sie alle, die Sie Mütter und Hausfrauen sind, können bestätigen, dass eine Hausfrau, eine Mutter, mehr als ein Dutzend Berufe beherrschen muss, um den Aufgaben, die Ehe und Familie an sie stellen, gerecht zu werden. Und ich sehe gar keine Gefahr darin, dass etwa durch die Gleichstellung der Frau dann hier etwa die nur Hausfrau ins Hintertreffen käme, sondern es kommt nur darauf an, dass sich der Gedanke durchsetzt, dass die nur Hausfrau ganz gleich zu werten ist der erwerbstätigen Frau, aber auch dem Mann, dem erwerbstätigen Mann in dieser Ehe. Und ich gehe sogar so weit, das ist das ein Lieblingsgedanke, den ich in neuer Zeit immer wieder ausspreche bei solchen Gelegenheiten, dass man auch der nur Hausfrau die soziale Sicherheit geben soll, die jeder andere in unserem Volk übereinstimmt. Bitte, Herr Dr. Kanker. Ich möchte zu den Gesetzgebungsvorschlägen, die im Zusammenhang mit dem Paragraphen 1353 und dem folgenden Paragraphen gemacht werden und deren einen meine Landtagskollegin Pietz vorgelesen hat, etwas sagen. Ich warne davor, in Gesetze schöne Proklamationen hineinzunehmen. Es kommt nicht auf die Proklamationen an, die in den Gesetzen stehen, sondern es kommt auf die Menschen an, die unter dem Gesetz leben, es anwenden, und auf die Richter vor allem, die es anwenden. Und von dem Standpunkt aus gesehen, ist die Regelung, wie wir sie haben, und die natürlich redaktionell und meinetwegen auch mit einem schönen Proklamationssatz noch geändert werden kann, die ist an sich eine durchaus anwendbare Regelung. Denn es heißt doch, sie sind zur Lebensgemeinschaft verpflichtet. Das heißt, sie erörtern alle Probleme, die sie angehen. Und nun, wenn die Entscheidungen auseinandergehen, wenn der eine so sagt und der andere anders sagt, irgendwie muss die Entscheidung getroffen werden. Soll sie von einem völlig außenstehenden Dritten getroffen werden, vom Richter? Wenn es ein vernünftiger Richter ist, wird er sich bedanken, in solchen Sachen die Entscheidung treffen zu sollen. Das Gesetz sagt, dann soll der Mann die Entscheidung treffen. Es sagt aber auch, und diese Bestimmung kann nun richtig angewandt alles, was aus dieser Befugnis des Mannes an Üblem herauskommen kann, wieder beseitigen. Es sagt auch, dass die Frau nicht verpflichtet sei, einer Entscheidung des Mannes Folge zu leisten, wenn sich die Entscheidung als Missbrauch des Rechtes darstellt. Alle diese Bestimmungen gegen missbräuchliche Anwendung dieser Anführungszeichen unten, Prärogativen Anführungszeichen oben des Mannes, denen ja doch auch Pflichten gegenüberstehen, alle diese Bestimmungen können, wenn sie richtig angewandt werden, den großen Teil der Bedenken, die gegen die gesetzliche Regelung vorgebracht werden, beseitigen. Und nun etwas zu der Forderung nach der Zugewinnsgemeinschaft. Also eine güterrechtliche Frage. Einmal, vom gegenwärtigen Recht aus kann das Gretchen sehr wohl dem Heinrich, bevor es ihn heiratet, sagen, aber ein Ehevertrag, Gütertrennung. Und dann ist eine absolute Gleichstellung da. Nun ist es klar, solche Gespräche werden im Allgemeinen vorher nicht geführt. Und der Gesetzgeber muss sich auch für den Fall, dass solche besonderen Regelungen nicht getroffen worden sind, auf eine vernünftige Zweifelsregelung festlegen. Und da sehe ich nun ein Beispiel dafür, wie unter dem Zeichen der Reform manchmal auch etwas Schlechteres geliefert werden kann. Ich komme aus einem Rechtsgebiet, wo vor dem Jahr 1900 die Zugewinnsgemeinschaft schon gegolten hat. Das war die Errungenschaftsgemeinschaft des Solmser Landrechts. Da war das, was während der Ehe errungen wurde, war bereits gemeinsames Vermögen von Mann und Frau je zur Hälfte. Das war eine gesetzliche Regelung, die war viel vernünftiger und hätte in sehr vielen Fällen, in denen unsere gesetzliche Regelung als Mangel empfunden wird, hätte die eine bessere Lösung gebracht als die moderne Lösung des bürgerlichen Gesetzbuchs. Soziale Sicherung. Es sind überhaupt nicht so sehr Rechtsfragen, um die es geht, sondern es sind Fragen um die Regelung unserer sozialen Ordnung, um die Verbesserung unserer sozialen Ordnung. Und dann wird sich auch die rechtliche Ordnung diesen Dingen anpassen und dann wird es auch aus der rechtlichen Ordnung keine Schwierigkeiten geben. Überhaupt nicht glauben, dass es entscheidend auf gesetzliche Wortlaute ankommt, sondern sich immer vor Augen halten, dass es auf die Menschen ankommt, die das Gesetz handhaben und die unter dem Gesetze leben. Frau Engel, Hansen. Ich möchte zunächst noch mal auf das zurückkommen, was Frau Hohmann sehr richtig bemerkte, dass sie sagte, die natürliche Ordnung ist es, dass jeder der Ehegatten das, was er in der Ehe einbringt, auch als sein eigenes Gut behält und verwaltet und dass beide an dem Zuwachs in der Ehe beteiligt sind. Grundsätzlich soll zwar die Frau und auch der Mann an der Hälfte des Zugewinnstes beteiligt sein, aber der Richter muss einen Spielraum haben, dass er unter bestimmten Voraussetzungen diesen Zugewinst auch beschneiden kann. Herr Schneider schlug vor, in der Ehe sollten beide sich in das Bestimmungsrecht teilen, an geraden Tagen die Frau, an ungeraden Tagen der Mann. Der Vater meldet am ungeraden Tag, der sein Tag ist, sein Kind in der Schule an. Die Mutter sagt, das Kind braucht nicht in die höhere Schule und meldet es am nächsten Tag wieder ab. Am übernächsten Tag ist der Vater wieder an der Reihe. Er geht also hin und meldet das Kind wieder an. Ich meine, der Fall ist etwas krass genommen, aber in einem solchen Fall, wo die Eltern sich umeinander nach ihren Entscheidungen richten können, wird es letzten Endes immer auf Kosten der Kinder gehen. Es ist auch richtig, was Herr Schneider sagte, dass man in der normalen, gesunden Ehe nicht nach Recht geht. Solange es in der Ehe gut geht, fragt keiner nach dem Gesetz. Wenn aber wir das Recht schaffen für die Ehe, die krank ist, dann müssen wir auch einen Weg schaffen, wie dieser kranken Ehe geholfen werden kann. Und da ist es zu erwägen, ob man nicht doch eine Schlichtungsstelle schaffen soll, an die sich nun die Frau oder der Mann wenden kann, wenn es zu einer Einigung in der Ehe nicht kommen kann. Es ist vielleicht besser, die Eheleute wenden sich an einen neutralen Dritten, als wenn sie die Sache mit ihren Freundinnen und Freunden und vielleicht mit den anderen Familienangehörigen, der Schwiegermutter und dem Schwiegervater besprechen. Das bringt mehr Unfriede, als wenn ein unparteiischer Dritter sich mit diesen Sachen befasst. Bitte. Dr. Tim, ich bin Mutter von zwei Kindern und verheiratet. Ich interessiere mich deshalb besonders für die Reform des Familienrechts im Sinne der Familie, um der Gesundheit und dem Wohle der Familie gerecht zu werden. Und wenn nun Herr Rechtsanwalt Kanker darauf hinwies, dass ja unser Heutjahr 1354 eigentlich den Dingen doch Genüge tue, so glaube ich, haben wir einen tieferen Einblick in das Wesen der Ehe dadurch getan, dass Herr Schneider davon gesprochen hat, dass er 25 Jahre sich nicht habe, um die Bestimmungen des Familienrechts zu kümmern, brauche. Aber der 1354 darf deshalb so nicht bleiben, weil er zwar niemals und überhaupt wird das Recht, auch das neue Familienrecht, niemals die tatsächlichen Rangverhältnisse in der Familie entscheiden. Wer das Entscheidungsrecht hat innerhalb der Familie, richtet sich nach dem persönlichen Rangverhältnis in der Einzelfrage. Nicht danach, ob der 13. oder der 14. ist und auch nicht danach, was in 1354 steht. Denn 1354 gibt uns ja nichts weiter in die Hand, als eine Klage aus 1353, nämlich auf Wiederherstellung des ehelichen Lebens. Wenn also die Frau nun dieser Entscheidung des Mannes nicht folgt, dann kann der Mann auf Wiederherstellung der Ehe klagen. Und wenn sie dann darauf nicht folgt, dann hat der Mann ein Recht zu sagen, also bist du schuldig, jetzt lasse ich mich scheiden. Und das ist die große Benachteiligung, die heute der Frau dadurch droht, dass wenn eben der Mann ganz unabhängig von den wirklichen Sachgründen doch die Entscheidung hat, dann ist es eben nicht im Interesse der Erhaltung der Familie, dass man einem das Recht gegenüber dem anderen gibt. Ich möchte Frau Dr. Timm mit ganz wenigen Sätzen entgegnen. Ich habe mich beruflich jährlich ungefähr mit 400 bis 450 Ehescheidungen zu befassen. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir in der letzten Zeit eine einzige Ehe deshalb geschieden hätten, weil der Mann von diesem Recht aus 1354 Gebrauch gemacht hätte, die Frau zur Raison gerufen hätte und dann, weil sie nicht folgte, die Ehescheidungsklage einreichte. Wir kamen eigentlich mit dem geltenden Recht, ganz genau wie Herr Dr. Kranger das schon ausgeführt hat, sehr gut zurecht und konnten dabei die tatsächlich heute längst eingetretene Gleichberechtigung der Frau in allen Fällen respektieren. Bitte, Herr Dr. Kranger. Gehen wir doch mal von allgemeinen Erörterungen weg und kommen wir auf konkrete Fälle. In einer Ehe wird die Frage aufgeworfen, was soll aus dem Jungen werden? Er ist 16 Jahre alt. Soll er weiter die höhere Schule besuchen und soll er dann studieren, um das sogenannte akademische Proletariat zu vermehren? Oder soll er, weil er handfertig ist, aus der Schule herauskommen, einen praktischen Beruf erlernen, ein Sachverständiger auf einem bestimmten technischen Gebiet werden? Es kommen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ehegatten darüber auf. Bei einer vernünftigen Ehe werden sie nicht aufkommen. Wenn die Ehe einen Knacks hat, kommen sie auf. Da werden sie manchmal dazu benutzt, dass man eine persönliche Ranküne des Mannes gegen die Frau oder der Frau gegen den Mann auszutragen sucht. Aber mal abgesehen von diesen Motiven, sagen wir mal, es wäre wirklich eine echte Meinungsverschiedenheit. Und es sei so, wie in einem solchen Fall es auch sein kann, dass für jede Lösung sehr gute Gründe sprechen. Und dass jede Lösung falsch sein kann, weil man ja nicht weiß, wie sich die Dinge künftig hin entwickeln. Und trotzdem sagen beide Eheleute das Gegensätzliche. Der Mann sagt, der Bub soll Automechaniker werden, die Frau sagt, der Bub soll Rechtsanwalt werden. Wer soll dann die Entscheidung treffen? Der Junge. Halt! Soll man da die Entscheidung dem Richter geben, wenn ich Richter wäre? Ich weiß nicht, ob ich mich berufen fühlte, in einem solchen Fall die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist ganz richtig, dem Jungen eben. In den Fällen, in denen die Entscheidung des Mannes sich nach der Lage des konkreten Falls als wahrscheinlich menschlichem Ermessen nach missbräuchlich herausstellt, kann ja der Richter wegen des Missbrauchs, den der Mann mit seiner Entscheidungsbefugnis treiben könnte, kann ja der Richter die Entscheidung fällen. Und dann wird er auch unter Umständen den Jungen mal zu sich kommen lassen, wird mit dem Jungen darüber reden. Aber wir dürfen doch nicht dahin kommen, dass wir etwa beim Widerstreit der Eltern in verschiedenen, in einem konkreten Anliegen nun den Kindern die Entscheidung überlassen. Dann lösen wir ja die Ehe vollkommen ab. Ich glaube, die vernünftige Regelung ist dann, wenn man sagt, schön soll es der Vater sagen, aber die Kontrolle durch den Richter, wenn es irgendwie missbräuchlich ist, gilt die Entscheidung nicht und dann tritt die Entscheidung der Frau an die Stelle der Entscheidung des Vaters. Ich möchte nur zu dem, was Herr Dr. Kranke gesagt hat. Er hat gesagt, wir möchten ein praktisches, an einem praktischen Beispiel möchte er uns erklären. Und hat dann das praktische Beispiel mit der Entscheidung des Kindes eventuell für seinen eigenen Beruf. Ich glaube, das ist das unglücklichste Beispiel, was er wählen konnte. Denn hier ist glaube ich, eine Möglichkeit, wo über die Eltern hinaus eine Entscheidung von einem Kind, das sich später einmal in seinem Beruf wohlfühlen kann, eigentlich getroffen werden sollte, dass es einen Beruf sich selbst wählt. Und darüber hinaus nicht nur die Eltern allein entscheiden können, sondern hier ist auch eine Möglichkeit gegeben, weil ja so viele Dinge, wirtschaftliche und alle möglichen Dinge, mitsprechen, Berufsberatung und dergleichen, dass nicht nur allein die Eltern die Entscheidung treffen brauchen, sondern hier können sie eine ganze Menge Hilfestellen zusammenziehen und die Entscheidung des Kindes auch mitspielen lassen. Ich glaube, das ist ein sehr schlechtes Beispiel zur Erziehung, zu demokratischen Gedanken. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es gerade die Mütter sich angelegen sein lassen sollten, ihre Söhne so zu erziehen, dass sie einmal später gute Ehemänner werden. Ich möchte gerade von den Rechtsanwälten wissen, wenn hier von 400 und so und so viel Scheidungen gesprochen ist, in wie vielen Fällen dann der Mann der schuldige Teil ist. Ich weiß genau, dass es auch anders sein kann, aber ich glaube, es liegt daran, dass unsere Jungs als Herren schon großgezogen werden und dass die dann natürlich nicht ideale Männer, Ehemänner werden. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich selbst schließlich geheiratet bin. Ich darf nun vielleicht die anwesende Vertreterin des Bundesjustizministeriums, Frau Dr. Hagemeyer, bitten, uns ihre Ansicht zu den bisher vorgetragenen Meinungen zu sagen. Ich habe das Gefühl, als ob manches im luftleeren Raum schwebt. Und darum möchte ich, die ich mich vom Berufswegen mit der Frage der Neuschaffung der Gesetze zu befassen habe, doch noch einmal die Aufgabe des Gesetzgebers umreißen. Das Grundgesetz sagt ganz kategorisch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und es hat dem Gesetzgeber die Aufgabe gestellt, diese Gleichberechtigung auf allen Gebieten zu verwirklichen. Es hat in Artikel 117 bestimmt, dass alles Recht, was mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung nicht in Einklang zu bringen ist, automatisch am 31. März 1953 außer Kraft tritt. Also der Gesetzgeber muss das Recht ausrichten nach dem Grundsatz der Gleichberechtigung, ob er das für richtig hält oder nicht. Damals im Parlamentarischen Rat ist man zu dieser Ansicht gekommen, dass es sein muss und es muss also gemacht werden. Und dann kann, wenn man von hiervon ausgeht, keine Rede davon sein, dass zum Beispiel in der Ehe das Entscheidungsrecht des Mannes bestehen bleiben kann. Das Eherecht des BGB ist patriarchalisch. Das zeigt sich beim Entscheidungsrecht des Mannes, das zeigt sich in seiner Möglichkeit, ein Arbeits- und Dienstverhältnis der Frau zu kündigen. Das zeigt sich in seiner Befugnis, die Schlüsselgewalt der Frau zu entziehen und anderem mehr. Das alles muss aus dem Gesetz raus. Das heißt natürlich nicht, dass der Gesetzgeber jetzt eingreifen will in jede Ehe, dass er befiehlt, in jeder Ehe muss von jetzt ab die Frau ihren Willen durchsetzen. Keineswegs. In allen Ehen, in denen die Frau sich dem Mann unterordnen will, kann sie es auch in Zukunft tun. Das Gesetz ist ja für die Ehen geschaffen, die das Gesetz nötig haben. Und da war es eben bisher so, dass der Standpunkt der Frau, die Stellung der Frau schlechter war als die des Mannes. Herr Dr. Kanker hat gemeint, man solle den Richter nicht einschalten in diese Sachen, die die Eheleute selbst eingehen. Aber nach dem heutigen Recht ist der Richter ja eingeschaltet, denn er hat selbst darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass, wenn sich die Entscheidung des Mannes als Missbrauch darstellt, der Richter zu entscheiden hat, ob es Missbrauch sei. Während, wenn das neue Gesetz so lautet, dass beide Ehegatten entscheiden, diese Frage des Missbrauchs ja gar nicht mehr auftreten kann. Wie man die Frage später lösen wird, das ist natürlich noch eine Sache, über die diskutiert werden wird. Und gerade das Bundesjustizministerium legt Wert darauf, die Ansichten der Verbände oder auch Einzelner zu diesen Fragen kennenzulernen und Vorschläge von ihnen zu bekommen, wie man das wohl am besten machen wird. Aber das möchte ich noch einmal betonen, die Gleichberechtigung muss verwirklicht werden und zwar auf allen Rechtsgebieten, auch auf dem Gebiet des Güterrechts, das schon deshalb nicht mehr so bestehen kann, wie es jetzt ist, weil eben der Mann sowohl bei dem gesetzlichen Güterstand als auch bei den Wahlgüterständen, gütergemeinschaftlichen Güterständen immer allein die Verwaltung und bei dem gesetzlichen Güterstand auch die Nutzung hat. Das kann nicht mehr bleiben, weil es eben mit dem Gesetz in Widerspruch, dem Grundgesetz in Widerspruch steht. Und darum muss da ein Weg gefunden werden. Und auch in dieser Beziehung, augenblicklich ist diese Frage noch nicht spruchreif, sie wird noch bearbeitet. In dieser Beziehung ist das Bundesjustizministerium für alle Anregungen dankbar, die ihm aus dem Publikum oder von Frauenverbänden, von Fachleuten zugehen. Ich glaube, damit haben wir das heute zur Debatte stehende Thema nach vielen Seiten hin beleuchtet und von vielen Seiten her beleuchtet, sodass es angebracht erscheint, die Referenten um das Schlusswort zu bitten. Zunächst Frau Engel-Hansen. Ich darf vielleicht noch mal auf den Vorschlag eingehen, wonach man dem Kind, wenn es ein gewisses Alter haben wird, die Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern überlassen will. Dieser Gedanke ist unserem Recht durchaus nicht fremd. In § 5 des Gesetzes über religiöse Kindererziehung hat man schon dem Kind die Entscheidungsgewalt übertragen. Es herrscht aber in den Rechtskreisen Einigkeit darüber, dass dies keine glückliche Lösung ist. Nach unserem Recht ist nämlich das Kind psychisch und physisch gar nicht reif, um selbst Entscheidungen zu treffen. Abgesehen davon übersehen auch die Vertreter diese Ansicht, dass der Junge ja gegen irgendeinen der Eltern Partei ergreifen muss. Und das wird sich für die Beziehungen von Eltern und Kind nicht gut auswirken. Zusammenfassend darf ich vielleicht nochmals darauf hinweisen, dass die meisten Laien ja bisher nicht wussten, dass die Stellung der Frau in der Ehe nicht der des Mannes gleicht. Die Frau hatte von jeher in der Ehe einen größeren Einfluss, als ihr der Gesetzgeber zubilligte. Das soziologische Bild der Ehe ist also unserer Gesetzgebung voraus. Das Gesetz wird niemals die tatsächlichen Verhältnisse ändern, sondern die tatsächlichen Verhältnisse bedingen eine Änderung des Gesetzes. Wir Frauen wollen keine Reform der Ehe, sondern wir wollen eine Reform des Rechts. Herr Dr. Kanker. Ich kann nur wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Gleichberechtigung, ja, aber nicht schematisch. Und ich bin der Auffassung, dass die Vorschriften über missbräuchliche Entscheidungen, dass die richtig angewandt, durchaus ausreichen. Eine ganz konkrete Forderung an den Gesetzgeber, die wir stellen müssen, ist zweifellos die, dass man die güterrechtliche Regelung für den Zweifelsfall, dass man die anders trifft, mehr den Gegebenheiten der tatsächlichen Verhältnisse in unseren Ehen anpasst. Dass man die Stellung der geschiedenen Frau, dass man die noch mehr sichert. Sie ist jetzt im Gesetz schon ganz schön gesichert. Sie hat auf dem Papier stehende Unterhaltsansprüche, die aber gelegentlich nur auf dem Papier stehen, weil sich der Mann kräftig ihnen zu entziehen versucht und auch, weil es ihm auch gelingt. Daran denken, dass man gewisse vermögensrechtliche Folgerungen an die Scheidung zu knüpfen hat. Das scheint mir etwas zu sein, was wirklich die Situation der Frauen positiv fördert und bessert. Die vorletzte Diskussionsrednerin hat mir vorgeworfen, dass ich mich recht undemokratisch benommen habe, weil ich nicht beachtet habe, dass der Jugendliche, um dessen Schicksal das losgeworfen werden soll, dass der nicht genügend zur Geltung kommen könne. Doch nach unserem Gesetz kann auch er zum Vormundschaftsrichter hingehen, wenn der Vater wirklich eine unsinnige, der ganzen Situation nicht entsprechende Bestimmung treffen will, damit der Vormundschaftsrichter unter Umständen von Amts wegen einzuschreiten habe. Es kommt darauf an, dass man die rechtlichen Möglichkeiten, die man bereits hat, dass man die kennenlernt und dass man sie ausnutzt. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir noch so schöne Paragraphen schreiben und sie werden nicht ausgenutzt, dann hat alle gesetzgeberische Reform wenig Sinn. Nun, Frau Selbert. Meine Damen und Herren, um gleich an das anzuknüpfen, was mein Kollege Herr Dr. Kanker sagte, es seien rechtliche Möglichkeiten hinreichend vorhanden. Insbesondere reiche auch nach seiner Auffassung, wenn ich ihn recht verstanden habe, die jetzige Regelung des 1353 und beziehungsweise 1354 aus, weil ja hier durch das Verbot des Missbrauchs doch immer die Möglichkeit der gerechten Entscheidung gegeben sei. Ich bin mit Frau Dr. Hagemeyer der Ansicht, dass diese Bestimmung unter keinen Umständen bleiben kann, weil mit dem Willkürverbot allein die Sache selbst nicht richtig geregelt ist. Das Willkürverbot hat zwar in der Rechtsprechung und in der Hand eines klugen, weisen Scheidungsrichters vielleicht die eine oder andere ungerechte Entscheidung abgewehrt. Aber im Grunde genommen trifft sie den Gedanken nicht, dass die Ehe eine sittliche Gemeinschaft ist, die auf Gleichstellung und auf Gleichwertigkeit, Gleichbewertung beruht. Wir wollen ja eine Hebung des Niveaus der Ehe, eine Förderung des Bestandes der Ehe, eingreifen schon zu einem Zeitpunkt, wie man hier gesagt hat, vielleicht durch einen besonders erfahrenen Richter als Schiedsstelle erreichen, dass die Ehe nicht erst scheidungsreif wird, sondern dass sie unter Umständen unter Mitwirkung dieser Stelle noch gesunden kann, indem hier durch klugen menschlichen Rat Missverständnisse und Zerwürfnisse ausgeräumt werden, die sonst nur von dem Scheidungsrichter ausgetragen werden und dann aber in einer Weise, dass die Ehe nicht mehr zu reparieren ist. Im Übrigen sollten wir uns hüten, unsere heutigen Ehen und die Erscheinungen, die wir gerade auf diesem Gebiet beobachten, mit dem Maßstab der Moral oder der Schuld zu messen. Vieles und vielleicht der größte Teil dessen, was wir da erleben, ist geboren aus der Zeit. Die Menschen sind Kinder ihrer Zeit und wir sollten erkennen, dass hier die Änderung der Zeit und die Änderung unseres wirtschaftlichen Lebens und die Änderung unseres Soziallebens auch mit dazu beitragen kann, um das Niveau der Ehe zu heben, aber auch auf der anderen Seite die Menschen zu einer besseren Auffassung über die Ehe zu erziehen. Ich glaube, wir sollten unsere ganze Arbeit, die ja eine sehr umfangreiche ist, wie Frau Dr. Hagemeyer gesagt hat, es bedarf ja nicht nur der Reform des Familienrechts bis zum Jahre 1953, bis zum 31. März 1953, sondern auch der Reform aller Rechtsgebiete oder der Überprüfung aller Rechtsgebiete unter dem Aspekt des Artikel 3. Wir sollten uns auf den Standpunkt stellen, dass hier jede Frau verpflichtet ist, an dieser großen gesetzgeberischen Aufgabe mitzuwirken und nicht nur jede Frau, sondern auch jeder Mann, dem es ernst ist, um eine Reform der Ehe und des Eherechtes im Sinne einer echten Gleichstellung und im Sinne eines Fortschritts unseres menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Es diskutierten Elisabeth Selbert, Mitglied im Landtag für die SPD, Maria Johanna Hagemeyer, die erste Richterin in Deutschland nach 1945, Emmy Engel-Hansen, Rechtsanwältin und Vertreterin des Frauenverbands Frankfurt, Karl Kanker, Mitglied des Landtags für die CDU und Gäste im Saal. Es moderierte Günther Hünecke. Dies war eine öffentliche Diskussion im Hessischen Rundfunk zum Thema Neues Eherecht im Jahr 1951. Sie können diese Diskussion in voller Länge nachhören in der ARD-Audiothek unter der Rubrik HR Retro Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen morgen einen wunderbaren Internationalen Frauentag.